Und hier ist der Soundcheck im Deutschlandfunk heute mit Karl Lippegaus bis 3 Uhr live aus Köln. Heute hören Sie Strickleitern zum Mond, ein Porträt des schottischen Musikers Jack Bruce. We used to walk those golden streets, but where's the glitter gone? The times we knew falling back into blue from this moment on. We used to sail such silver seas, but they have lost their glow. The days we danced have denied their romance, ain't nowhere to go. Looking through cold windows at the autumn flying by, I wait for memories to come home. All this time without you, when I search the sky, so sad the sun is on its own. Love used to wear a sapphire smile, maybe a diamond green. The years we played were destroyed in the rains, all the fools that we've been. Look out at the wild world through the sweet and sour rain. I wish the ache would lose its sting. All these broken chances, 'cause I missed the train. Tomorrow just don't mean a thing. We used to march against the night, now there's so little the minds we moved have slipped out of the groove now that you are not mine. The seasons just don't rhyme. Life is hardly worth a dime. Progress von und mit Jack Bruce aus dem Jahr 2003 aus dem Album More Jack Than God. Willkommen im Soundcheck. Mein Bruder bekam als Teenager einen Plattenspieler geschenkt, erzählt Jack Bruce. Er und seine Freunde standen auf Frank Sinatra. Songs for Swinging Lovers hieß die Platte. Ich ging zu Charlie, meinem Bruder, und ich liebte es, Radio zu hören. Ich hörte gern das dritte Programm der BBC, so wie es damals war. Ich kam mittags nach Hause, machte mir ein Sandwich und klebte mit meinem Ohr an diesem alten Radio und lauschte den Orchestern, Schubert, Bach und so weiter. Ich rieche noch immer das Bakelit und wenn die Röhren heiß wurden. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich für diese Musik begeisterte. Ich drehte einfach an den Knöpfen und irgendwas zog meine Aufmerksamkeit an. Ich fühlte was dabei, die Power und die Tiefe der Musik. When he walks from the console at sunset, barely remembers his name. Walk is a little unsteady, sadly, but he knows most of all that he's living beneath the volcano. Much time and it's gathering darkness, my friend. He's been going to such time and it's gathering darkness, my friend. Festival of death. Crowd is so laughter, it's hollow, sadly. They may kill death tonight, but they still live beneath the volcano. Ich muss gestehen, dass ich diesen Song von Jack Bruce aus seinem berühmten Album Harmony Row immer wieder gehört habe, bis Carlo May, unser Redakteur, mich einlud, für diese Soundcheck-Sendung etwas über die soeben erschienene Jack Bruce-Biografie von Harry Shapiro zu machen. Der Song heißt The Consul at Sunset und der britische Saxophonist Dick Haxtell Smith hatte Jack Bruce zur Hochzeit den berühmten Roman Unter dem Vulkan von Malcolm Lowry geschenkt, auf dem dieser Song basiert. Auf der Geschichte des britischen Konsuls, der sich am Fuße eines Vulkans in Mexiko im Alkohol ertränkt, basiert dieser, einer der stärksten Songs von Harmony Row, The Consul at Sunset, ein Stück, das, wie ich finde, überraschend wenig Patina angesetzt hat. Albert Finney spielte die Hauptrolle in dem gleichnamigen Film Under the Volcano. Ich konnte immer singen, erzählt Jack Bruce. Als ich sehr klein war, ließ mich meine Mutter was singen, nicht nur in Gesellschaft, auch wenn einfach jemand zu Besuch zu Hause bei uns war in Glasgow. Ich erinnere mich, wie wir ihre Großtante in den Highlands besuchten und ich für sie sang. Sie ging und kam mit einer Geldmünze wieder, einer halben Krone, meiner ersten Bezahlung. Meine Mutter war das sehr bewusst, dass ich diese tolle Stimme hatte. Sie machte mir Mut und brachte mich zu privaten Gesangslehrern. Hello again, welcome to Whistle Test, and tonight really a Whistle Test special in every sense of the word. One of the finest new bands in the land, really taking up the whole of the program tonight. So let's welcome them in concert to the program tonight. Ladies and gentlemen, the Jack Bruce Band. In the sand, try turning your face to the wall. Can you still read me now that the chase is fainter in your your place in the sun? All the praises of the dream all yesterday's fine chariot turned to buses in the street. Can you still hear me now that the songs are moving into night? Try sleeping with the dancers in your room. Can You Follow? Ein Song, den Jack Bruce immer wieder gesungen hat. Jetzt ging es darum, welches Instrument Jack in der Schule spielen sollte. Die meisten Kinder kamen aus Mittelklassefamilien, in denen man es sich leisten konnte, den Kindern Instrumente zu kaufen. Da konnten Jacks Eltern nicht mithalten, aber er erzählt, zum Glück stand in einer Ecke in der Schule ein Kontrabass. Ich fing einfach mal an, darauf zu spielen, und es machte echt Spaß. Es ist ein sehr taktiles Instrument, ein sinnliches Gefühl, und es war das einzige Instrument, das noch frei war. Dann brachten sie uns diesen Lehrer, einen alten Mann, über 60, vielleicht noch älter. Er bot uns diese Süßigkeiten aus seiner Tasche an, an denen Flusen und Tabakreste klebten. Der Mann sagte, um ehrlich zu sein, Jack, du bist nicht groß genug. Er meinte meine Hände. Komm in einem Jahr, wenn du ein bisschen gewachsen bist, nochmal wieder. Ich war sehr niedergeschlagen und dann meinte er, naja, ich sehe mal, ob ich für dich ein Cello finden kann. Also lernte ich das bei einem sehr guten Lehrer, dem ersten Cellisten des Nationalen Schottischen Orchesters. There's a muscle that binds all us working class boys. It's a muscle we can't develop early enough. It's a muscle we never really had. It's a muscle for holding down money, making money stay, making money loyal to us, to buy us a matter how much money passes through our hands. We never have the right muscle for holding on to it. There's a freedom that binds all us working class boys. It's a freedom we can never learn the words for. It's emotion we can never describe. Passes through our hands. We never know how to ask for it. We can never make it out. it's all us working class boys from the thing. Jack Bruce 1982 mit Kip Hanrahan in New York für das Album Desire Develops an Edge. Glasgow konnte eine sehr gefährliche Stadt sein für einen Working-Class-Boy, vor allem für einen kleinen Jungen, der im Dunkeln ein Cello durch die Straßen schleppte. Die Stadt war bekannt für Schlägereien zwischen besoffenen Gangs, die die Stadt in ihre Territorien aufteilten und sich mit Rasierklingen und zerbrochenen Flaschen bekämpften. Jack Bruce verwandelte den Spieß, auf dem das Cello stand, in eine spitze Waffe und trug jahrelang ein Klappmesser mit sich herum. Einmal nachts stand ich in einem Pub an der Bar und ein Typ kam und sagte: »Geh mal einen Schritt zur Seite, mit dir habe ich keinen Krach.« Dann erschoss er den Kerl, der neben mir stand. There's a There's a Forest, ein weiterer Song aus dem erstaunlichen Album Harmony Row von 1971. Jack bekam sehr gute Noten in englischer Literatur und lernte sogar Russisch, weil er den Klang der Sprache so mochte. 1958, mit 15 Jahren, gewann er ein Stipendium an der Royal Scottish Academy of Music. Doch rückblickend sagt er, man habe zu wenig Interesse an Improvisation dort gehabt. Ich war nicht der Musiker, den sie suchten. Mein Dad liebte Jazz, aber mein Bruder Charlie noch mehr. Ich ging in Konzert und schaute mir das Modern Jazz Quartett an. Sonny Stitt, Ella Fitzgerald und Oscar Peterson. Und natürlich liebte ich besonders die Bassisten. Percy Heath vom Modern Jazz Quartett war der Erste. Das war noch in der St. Andrews Hall, die später durch ein Feuer zerstört wurde. Ich saß in der hintersten Reihe und konnte jeden Ton sehr klar hören. Dann erlebte ich Ray Brown mit dem Oscar Peterson Trio. Da hatte ich auch schon einen eigenen Plattenspieler und kaufte mir The Golden Striker mit dem Modern Jazz Quartett. Ich studierte klassische Musik und mochte es natürlich sehr, dass die Leute vom Modern Jazz Quartett mit schwarzen Krawatten und Dinner Jackets auf die Bühne kamen. Her last word is spoken, tumbling down the eyes of a clown. It's dark in today, not far away. Hear it now. He runs away from place. His laughter's just awoken, tumbling down. You hear a new sound, and truth sings today, not far away. Hear it now, when summer leaves the tangles that it weaves, a It's never in only one piece. You got to find Jazz, je ausgeflippter, desto besser. Anfangs wollte ich gar kein Sänger werden, ich wollte Charlie Haden sein. Es brauchte viele Jahre, wirklich bis zu der Zeit mit Cream, bis ich herausfand, was meine Stimme war. Obwohl es viele Jobs für Musiker in Glasgow gab, wusste Jack Bruce, er musste irgendwann nach London, um seinen Horizont zu erweitern. Im Herbst 1961 las er eine Annonce im Melody Maker für eine Big Band, die im Stil von Maynard Ferguson spielte. Sie gehörte einem gewissen Murray Campbell. Jack wurde aufgenommen und sie gingen direkt auf Tournee nach Italien. 9 Monate später war er wieder in London. Im Frühjahr 62 mit 18 lief er dem Saxophonisten Dick Haxtell Smith, später bei Colosseum, über den Weg. Dick spielte momentan mit dem Schlagzeuger Peter Baker, wegen seiner leuchtend roten Haare Ginger genannt. Jack und die beiden spielten Loverman in F und Jack bekam den Job bei Dick Haxtell Smith. Er erinnert sich, wie er Ginger zum ersten Mal sah. Der Typ sah aus wie ein Dämon in diesem Kellerlokal, saß da mit seinen roten Haaren. Er hatte dieses Schlagzeug, das er sich selbst gebaut hatte. Ich habe nie wieder Trommeln gehört, die so gut klangen. Ich hatte noch nie einen Drummer wie ihn gesehen und da wusste ich schon, mit Ginger Baker wollte ich spielen. Alexis Corners Blues Incorporated war die Kopfgeburt von zwei total gegensätzlichen Typen, die beide Blues-Fanatiker waren. Alexis Corner war das schwarze Schaf einer Familie von griechisch-österreichischen Geschäftsleuten und in Paris zur Welt gekommen. Alexis spielte Gitarre und sang, aber er war vor allem ein sehr guter Bandleader, der sich mit den besten jungen britischen Blues- und Jazzmusikern umgab. Der andere war sowas wie ein Rohdiamant, der Harmonikaspieler Cyril Davis, Arbeiterklasse, ein absoluter Hitzkopf, der einmal sogar einem Kerl in einer Schlange vor einem Fish and Chips stand, eine Gitarre auf dem Schädel zertrümmerte, weil der Mann vor einer Lady laut geflucht hatte. Alexis Corner und Cyril Davis spielten mit Blues Incorporated im Marquee Club, dann in Ealing im Westen Londons ab März 62. Am Schlagzeug saß Charlie Watts und es kamen und gingen durch diese Band unter anderem Brian Jones, Eric Burdon, Mick Jagger, Keith Richard und Eric Clapton. Für Charlie Watts kam Peter Ginger Baker ans Schlagzeug und mit Jack und dem Organisten und Saxophonisten Graham Bond bildete sich eine Keimzelle in der Alexis Corner Band, eine Band, in der Bruce Kontrabass spielte, die Graham Bond Organization. Ginger Baker spielte ab und zu bei Poetry-Gigs, bei denen ein gewisser Pete Brown agierte, Jacks späterer Songschreiberpartner. Und absolut umwerfend finde ich, auch aus heutiger Sicht, immer noch die folgende Aufnahme mit Alexis Corner, eine sehr frühe Aufnahme, Jack Bruce Kontrabass und Ginger Baker Schlagzeug, passend zu unserer Sendezeit jetzt, Early in the Morning. etwa um die Zeit, als diese Aufnahme entstand, spielte Jack Bruce auch mit dem Schlagzeuger John Stevens in einem winzigen Club in der Londoner Innenstadt in der Nähe von Piccadilly Circus, der Little Theatre Club hieß. Ich war da auch ein paar Mal. Es war wirklich sehr verrückt und Jack beschreibt das sehr gut in der Biografie von Harry Shapiro. Man musste ungefähr 1 Million Stufen hochklettern und dann kam man in diesen Raum und da saßen dann etwa 5, 6 oder 8 Leute und man dachte, man hätte ein Publikum. Ich kann mich auch noch sehr genau an die Bänke erinnern, die da standen. Das waren, glaube ich, ganz primitive, ausrangierte Kirchenbänke. Aber dort fanden eben die tollen, quasi geheimen Sessions des Schlagzeugers John Stevens statt. Ich wusste nicht, dass Jack Bruce zum Beispiel am Kontrabass mit ihm Duette dort im Little Theatre Club gespielt hat. So, wir hören den Soundcheck. Heute ist der Jack Bruce gewidmet, aus Anlass der Veröffentlichung von Harry Shapiros Biografie Composing Himself. Diesen Kontrabass tauschte Jack bald gegen einen Fender E-Bass ein, mit dem er wesentlich lauter seine Läufe und Melodielinien spielen konnte. Es war der Anfang von vielen Streitereien zwischen ihm und Ginger Baker, der außerdem noch ein Heroinproblem mit sich herumschleppte. Am 6. November 1965 hatte Jack seinen ersten Gig mit Eric Clapton ausgerechnet vor der Belegschaft des Londoner Flughafens. Mit Eric verstand er sich sofort blind und anschließend hatten sie lange Gespräche miteinander und schmiedeten gemeinsam Pläne. Jack sagt, obwohl ich Blues für eine wirklich tolle Musik hielt, wusste ich, es gab auch noch was anderes. Für kurze Zeit waren Jack und Eric bei John Mayles Bluesbreakers. Wir hören sie jetzt aber schon zu dritt mit Ginger Baker aus den BBC Sessions vom 8. November 1966. so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm So Glad, eine alte Bluesnummer von Skip James, dem John Fahey in seinem berühmten Buch How Bluegrass Music Destroyed My Life ein bewegendes Kapitel gewidmet hat. Ich erinnere mich an Gespräche mit Eric Clapton, erzählt Jack Bruce. Eric wollte Blues spielen und ich sagte, ich liebe Blues, aber ich sehe es mehr als eine Sprache, weniger als eine Musik. Ich glaube nicht, dass man Blues spielen kann, dafür muss man ein Schwarzer sein. Aber man kann diese Sprache benutzen und eine neue Art von Musik damit schreiben. Ginger fragte Eric 1966, ob er Lust habe, eine neue Band zu formieren und Eric fragte Ginger, wer der Bassist sein könnte. Ginger gab die Frage an ihn zurück und Eric Clapton meinte Jack Bruce. Er wusste, dass es zu Reibereien zwischen Bruce und Baker gekommen war, aber er wusste nicht genau warum. Ginger war im Zweifel, aber Clapton insistierte. Es war entweder Jack oder keiner. Ich hatte nie einen Zweifel daran, dass ich wieder mit Ginger Baker spielen würde, meinte der Bassist. Ginger ist Ginger, aber er ist der größte Schlagzeuger, den Großbritannien je hervorgebracht hat und im Grunde der größte Drummer der ganzen Rockmusik, obwohl er sich selbst nie als Rockmusiker bezeichnen würde. Ich ja. Jack sagte später im Scherz, Cream sollten eigentlich das Ornette Coleman Trio verkörpern mit Eric als Ornette. Wir haben es ihm nur nie gesagt. Eric Clapton, Zitat, ich hatte nie andere Tonskalen gekannt als die Blues-Skala. Jack brachte sein riesiges Wissen mit über Classic Jazz und populäre Musik. Ich hatte mich als der Frontmann bei Cream gesehen, aber in Wirklichkeit war Jack für diese Rolle am besten geeignet und so kam es dann auch. Jetzt hören wir die beiden aus dem Jahr 2001, Jack Bruce und Eric Clapton, mit einer sehr eigenwilligen Latin-Version von White Room. Near the stage. Jack Bruce wurde also der inoffizielle musikalische Direktor bei Cream. Im Dezember 1966 erschien das Album Fresh Cream und kletterte sofort auf Platz 6 der britischen Albumcharts und schlich sich auch schon in die US-Charts. Der amerikanische Toningenieur Tom Dowd kam aus einer hochmusikalischen Familie, schien aber anfangs mehr auf den Beruf eines Naturwissenschaftlers zuzusteuern. Tom Dowd arbeitete in den 40er Jahren an der Atombombe mit, bevor er nach dem Krieg diese Laufbahn abrupt abbrach und Toningenieur wurde. Er hatte ein ausgezeichnetes Gehör und war als Produzent für eine ganze Serie von klassischen Singles für Atlantic Records mitverantwortlich, obwohl er oft nur als Toningenieur genannt wurde. Es heißt, die kommerzielle Nutzung der Stereophonie gehe auf ihn zurück, zusammen mit der Einführung von Fadern an Mischpulten. Außerdem war Tom Dowd der Zweite, der nach Les Paul mit einem Ampex 8-Spur-Rekorder arbeitete. Im September 1966 jammte Jimi Hendrix mit der Band, mit der Dowd zusammenarbeitete, mit Cream in London. Jack komponierte Sunshine of Your Love mit einem der bekanntesten Rock-Riffs aller Zeiten. Cream verbrachte nie mehr als 5 Tage im Studio, alles ging sehr rasch. Und Disraeli Gears, das nächste Album, entstand ebenfalls in dieser Rekordzeit. Sunshine wurde die meistverkaufte Atlantic-Single, die das Label bis dahin herausgebracht hatte. Der Produzent von Cream, Felix Pappalardi, schrieb mit seiner Frau Gail das folgende Stück, Tales of Brave Ulysses, und Jack Bruce improvisierte seinen Gesangspart in einem einzigen Take. Mit Cream erreichten sie ein völlig neues Publikum, Leute, die wirklich kamen, um Musik zu hören. Leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. Run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Die Die US-Tournee von Cream vom Sommer 1967 begann mit 12 Auftritten im Fillmore West in San Francisco. Das Album Disraeli Gears schoss in England und in den USA gleichzeitig auf Platz 5. Im Fillmore spielte Jack einen Gibson EB3 Bass und Clapton eine Gibson SG. Das Schlagzeug flankierten zwei 100 Watt Marshall-Türme mit je vier Kabinettboxen. Ginger Baker hatte zwei Basstrommeln, vier Tomtoms und einen ganzen Wald von Kupferbecken um sich herum. Eine solche Virtuosität, wie sie diese drei Briten demonstrierten, war im Jazz zwar nichts Ungewöhnliches, in der Rockmusik aber etwas noch nie Dagewesenes. Nicht eine einzige amerikanische Band kam da heran, schreibt Harry Shapiro. Weil sie noch nicht viele Songs im Repertoire hatten, dehnten sie die Stücke zu langen Kollektivimprovisationen aus. Am Ende der Tour nahmen sie in New York die Musik für das nächste Album, das Wheels of Fire heißen sollte, auf. Das erste Doppelalbum der Rockgeschichte, das Platinum erhielt. Eric gab reichlich Interviews, das liebte er, und Jack war ein Einzelgänger, der am liebsten alleine war und sich über den Ruhm als Rockstar sehr unwohl fühlte. Auf der Bühne aber konnte es genau umgekehrt sein. Sie waren ständig unterwegs und die Reisen und der Lärm, die exzessive Lautstärke forderten ihren Tribut. Es sagt aber viel über das hohe musikalische Niveau bei Cream, resümiert Jack Bruce, dass wir trotzdem in Tune spielten und miteinander kommunizierten in den Improvisationen. Jetzt noch ganz schnell bis zu den Nachrichten. Cream live am 4. Oktober 1968 im Oakland Coliseum in den USA mit dem Song Politician. Wir hören uns wieder nach den Nachrichten. Deutschlandfunk.